Sie in Genf, Lucchini? Den Prinzen von Orléans ermorden. Aber er kam nicht. Wieso dann die Kaiserin Elisabeth? Il Giornale. Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das? Am 10. September 1898. Un giorno bellissimo. Ein sonniger Tag. Sie stirbt!